In diesem Bild ist eine glückliche Familie in einem Supermarkt zu sehen. Ein kleines Mädchen im Vordergrund greift begeistert nach Obst in der Obst- und Gemüseabteilung. Sie trägt ein helles Langarmshirt und hat blonde Haare. Ihre Eltern, ein Mann im karierten Hemd und eine Frau in einem gestreiften Oberteil, stehen hinter ihr und schauen ihr mit einem Lächeln zu. Der rote Einkaufswagen vor ihnen ist bereits mit Lebensmitteln gefüllt. Die Regale mit frischen Produkten im Hintergrund und die fröhliche Stimmung der Familie vermitteln ein positives Einkaufserlebnis.